Ein Professor für Filmästhetik verliebt sich in die Stimme einer Radiomoderatorin. Er nimmt Kontakt zu ihr auf und zieht sie mehr und mehr in den Bann der virtuellen Wirklichkeiten. Wo alles möglich ist, als voll digitalisierte Existenz, was wird da aus der Liebe? Hören Sie nun Il Dolce Assalto, der Liebesangriff von Alfred Behrens. Sind wir alle unschuldig. Tom Waits. Hier ist Beatrice Rappaccini mit der Spätausgabe vom D1 Intershop. Carmen sagte zu Don José, weißt du, dass ich dich, seit du wirklich mein Rom bist, weniger liebe als früher, als du mein Minchoro warst. Ich will nicht gequält, schon gar nicht kommandiert werden. Ich will frei sein und tun, was mir gefällt. Von Prosper Mérimée zu meiner neuen Kultband Dead Can Dance. Live im Mayfair Theater Santa Monica. Der vierte Titel. Yolunga. Der Anschluss von Beatrice Rappaccini. Jeder weiß, wie es gemacht wird. Ich muss Ihnen gestehen, es fällt mir immer wieder schwer. Lassen Sie mich einfach sagen, dass ich Ihnen begegnet bin. Gestern Abend. Auf dem elektronischen Boulevard. Ich war ganz absichtslos unterwegs. Nach getaner Arbeit. Nach den Tagesthemen. Und dann plötzlich dieses Vergnügen. Sie im Bild. Ich war getroffen. Der blinde Knabe mit dem Bogen, der auf alten holländischen Bildern vom Rand der Terrassen auf uns niederlächelt. Er hat mich getroffen. Lassen Sie mich dazu sagen, dass ich schon seit einem ganzen Jahr Ihre Stimme kenne. Ich versäume keine Ihrer Intershop-Sendungen im Radio. Da das Telefonbuch Ihre Adresse verschweigt, kann ich Ihnen leider nicht schreiben. Kann ich Ihnen nur auf Band sprechen, was mich... Ich wusste, dass ich in Stocken geraten würde. Lassen Sie mich einfach nur sagen, ich würde Sie gerne kennenlernen. Sie erreichen mich unter 612-8426. 612-8426. Automatischen Anrufbeantworter von Robert Wagner. 612-8426. Sprechen Sie nach dem Pfeifton. Please leave your message after the beep. Hier spricht Beatrice Rappaccini. Ich kann Ihnen nur empfehlen, mich nicht kennenzulernen. Ich bin überarbeitet, abgehetzt, launisch, viel unterwegs. Außerdem habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Was mich interessieren würde... Sind Sie nie auf die Idee gekommen, mich anzurufen, solange ich nur eine Stimme war? Verliebt ein Mann sich nicht in eine Stimme? Sind denn alle Männer Augentiere? Danke für Ihren Anruf. Das Gespräch wurde aufgezeichnet. Waren niemals in Berührung kommen. Warum? Das weiß man nicht. Wie ruhig muss ihr Leben sein? Man schätzt ihren Anteil an der Bevölkerung auf ein knappes Viertel. Ich heiße Beatrice Rappaccini. Bitte, sprechen Sie jetzt. Natürlich sind alle Männer Augentiere. Das sollten Sie doch wohl am besten wissen. Und wenn ich daran erinnern darf, von Lucrez bis Knigge gehen die Reden über die ursprüngliche Stummheit des Begehrens. Ich musste Sie erst sehen, um zu Ihnen sprechen zu können. Wie auch immer. Ich muss Ihnen gestehen, dass mein Videorekorder Ihren Auftritt vorgestern Abend festgab. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Das Gespräch wurde aufgezeichnet. Zu Gast bei uns heute Abend eine Frau mit zwei Berufen, Beatrice Rapacini, Rundfunkmoderatorin und Modeschöpferin. Beatrice, Sie sind gleich und sofort nach der erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung im Studienfach Modedesign nach Paris gegangen, um dort vor Ort den Street Style, die Straßenmode, genauer das erotische Outfit der Prostituierten zu studieren, oder? Ja, ich hatte ein Stipendium für die École Supérieure de la Haute Couture. Ich bin da nicht so oft gewesen, das war mir dort viel zu akademisch. Ich habe mich die meiste Zeit an der Porte Saint-Denis und dem Bois de Boulogne rumgetrieben. Ich habe mir angesehen, was die Mädels bei der Arbeit anhatten und habe es dann zu Hause in meiner kleinen Dachkammer in der Rue Gay-Lussac, da habe ich versucht, es zu zeichnen. So ist die erste Kollektion entstanden. Und dieses reizvolle See-Through, das Sie heute Abend tragen, das ist dann also auch... See-Through, See-Through, See-Through. Menschen geben, die mit dem Liebeswahn niemals in Berührung kommen. Warum? Das weiß man nicht. Nein, nicht schon. Wie ruhig muss ihr Leben sein? Man schätzt ihren Anteil an der Bevölkerung auf ein knappes Viertel. Ich heiße Beatrice Rapacini. Bitte, sprechen Sie jetzt. Ich habe gestern den ganzen Tag auf Ihren Anruf gewartet. Wissen Sie, wozu der Anblick der Venus von Praxiteles die Männer der Antike provozierte? Na, wie auch immer. Nicht alle Tage begegnet man dem, was so beschaffen ist, dass es einem das genaue Bild seiner Begierde zu geben vermag. Was mehr könnte ich Ihnen sagen? Noch kennen wir einander nicht. Also müssten wir einander erzählen. Ich bin der und der. Das wäre die narrative Wollust, die... Ach, was soll's. Ich will mich Ihnen nicht aufdrängen. Sie wissen ja meine Nummer. AWDJKUMM. Mit vorzüglicher Hochachtung, Ihr Robert Wagner, 6128426, 6128426. Sie haben mich neugierig gemacht. Was heißt das? AWDJKUMM? Das möchtest du wohl gerne wissen, was? Was hat es mit der Venus von Praxiteles auf sich? Und überhaupt, wer sind Sie eigentlich? Das ist zu früh genug erfahren. Wissen Sie, da gibt es etwas, was mich stört. Sie wissen sehr viel über mich. Ich weiß fast gar nichts über Sie. Also, bitte, sprechen Sie, erzählen Sie mir, dass Sie der und der sind. Erzählen Sie mir, was Sie machen. Erzählen Sie mir, mit welcher Frau Sie zusammenleben. Ich fliege noch heute nach Berlin zurück und erwarte Ihren Anruf. Da wir nun gar ans Walzen kamen und wie die Sphären umeinander herumrollten, ging es freilich anfangs, weil es die wenigsten können, ein bisschen bunt durcheinander. Wir waren klug und ließen sie austoben. Und als die Ungeschicktesten den Plan geräumt hatten, fielen wir ein und hielten mit noch einem Paare, mit Audran, seiner Tänzerin, wacker aus. Nie ist es mir so leicht vom Flecke gegangen. Ich war kein Mensch mehr. Beatrice Rappaccini ist gerade unterwegs. Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton. Was haben Sie denn da gelesen im Flugzeug? Oder hat man Ihnen einen dieser neumodischen Briefsteller zum Geburtstag geschenkt? 99 Ansagen für den Anrufbeantworter. Sie fragen nach AWDJKUMM. Ich hatte nur zwei Kinderbücher, die ich wirklich über alles geliebt habe. Das eine hieß Die Truhe des Herrn Silesius. Seit 10 Jahren versuche ich vergeblich, es noch einmal antiquarisch zu erwerben. Den Titel des anderen Buches habe ich vergessen. Ich erinnere nur noch den Refrain. Ach, wenn doch jemand käme und mich mitnähme. AWDJKUMM. Ich war vielleicht 9 Jahre alt. Ich habe einen dieser schrecklich langweiligen Ostseeurlaube mit meinen Eltern verbracht. Da las ich dieses Buch, in dem ein 9-jähriger Junge einen dieser schrecklich langweiligen Ostseeurlaube mit seinen Eltern verbringt und mit einem Strohhalm die Buchstaben AWDJKUMM in den Sand schreibt. Was kann ich Ihnen mehr über mich erzählen? Wahrscheinlich wird der Anrufbeantworter mir eh gleich wieder das Wort abschneiden. Na, wie auch immer. Im Grunde bin ich immer noch der 9-Jährige, der darauf wartet, dass etwas Aufregendes passiert. Da damals an der Ostsee nichts passierte, habe ich dann mit ungelenker Schrift in ein Schulheft eine Geschichte geschrieben, in der etwas passierte. Fragen Sie mich nicht, was, ich weiß es nicht mehr. Nun ja, ich habe auch heute noch mit Geschichten zu tun, mit dem Erzählen von Geschichten. Lachen Sie bitte nicht, aber ich sitze seit kurzer Zeit, und zwar durchaus noch etwas unbequem, auf einer Art Lehrstuhl. Entschuldigen Sie bitte, wenn das etwas akademisch klingt. Der kleine Junge fühlt sich auf diesem Stuhl auch gar nicht so recht wohl. In der trockenen Luft der Akademie. Lieber läge ich im Sand und träumte vor mich hin. Denn was ist Geschichten erzählen anderes als träumen? Sie fragen nach der Frau an meiner Seite? Die Frau an meiner Seite ist für ein halbes Jahr ins Ausland gegangen. Ich bin dieses Semester Strohwitwer. Darf ich Sie nach dem Mann an Ihrer Seite fragen? Tja, so viel für heute. Ich will ja nicht Ihr ganzes Band voll quatschen. Lassen Sie mich Gertrude Stein zitieren. Let's strike up a literary relationship, shall we? Ich habe einen blauen Frack und eine gelbe Weste im Kleiderschrank. Ich besitze dazu auch ein passendes Stehpult. Außerdem träume ich von einem virtuellen Nachtclub. Der Zeremoniemeister des Clubs trägt auch einen blauen Frack und eine gelbe Weste. Können Sie mir folgen? Wären Sie bereit, mir zu folgen? In den großen Traumraum der Cyberspace Serendipity? Wir müssen durch den elektronischen Korridor und dann hinaus ins Freie. Dorthin, wo wir aller Bindungen ledig sind. Zeit im großen Traumraum. Bitte hinterlassen Sie Datum, Uhrzeit und Anlass Ihres Anrufs. Dann werde ich mich umgehend bei Ihnen melden. Heute ist Freitag, der 44. Juli. Es ist jetzt genau 37 Uhr, 62 Minuten und 61 Sekunden. Lassen Sie mich ein paar Regeln aufstellen, bevor das Spiel zu gefährlich wird. Erstens, keiner nimmt den Hörer ab, während der andere spricht. Zweitens, Sie werden mich nie sehen. Ich werde Sie nie sehen. Wir werden einander nie berühren. Drittens, es wird sich alles nur virtuell abspielen. Das wollen wir doch mal sehen. Soweit so gut. Nun zu Ihren Fragen. Es gibt keinen Mann an meiner Seite. Sehr gut. Zum Werther. Ist das nicht ein wunderbares Buch? Ich habe es tatsächlich auf dem Flug gelesen. Wirklich, wie im Fluge. Wissen Sie, was ich von Strohwitwern halte, die sich's nur trauen, wenn... Ja. Nun, Sie können nicht eine dieser erbärmlichen Kreaturen sein. Ihre Stimme erzählt mir etwas ganz anderes. Danke. Ach, wenn doch jemand käme und mich mitnähme. Coming, Virginia. Den Traum habe ich auch schon oft geträumt. Vielleicht muss alles Traum bleiben. Nur im Traum hat man alles unter Kontrolle. Die Realität ist immer bedrohlich. Sagen Sie, was ist Cyberspace Serendipity? Wie immer in Eile. Ihre Beatrice Rappaccini. I'm coming to take you away. Aha, ho, ho, hi, hi. I'm coming to take you away with me. Da verließ ich Sie mit der Bitte, Sie selbigen Tags noch sehen zu dürfen. Sie gestand es mir zu und ich bin gekommen. Und seit der Zeit können Sonne, Mond und Sterne geruhig ihre Wirtschaft treiben. Ich weiß weder, dass Tag noch dass Nacht ist. Und die ganze Welt verliert du sich. Du kleine Schlampe. Beatrice, du liest mir das, wir wollen uns nie sehen. Und quälst mich damit, dass Loch Ness ihrem Wärter zugesteht. Pass auf, ich krieg dich, du. Cyberspace Serendipity ist nichts weiter als die Gabe, durch Zufall glückliche und unerwartete Entdeckungen zu machen. Hinter den Bildern. Zwischen den Bildern. Das Wort geht zurück auf Horace Walpole. In Anspielung auf die Erzählung Die drei Prinzen von Serendip. Lassen Sie uns per Mausklick in das Serendip, das Ceylon, das Sri Lanka, das exotische Indien des digitalen Zeitalters aufbrechen. Oder meinetwegen auch nach Kalifornien, nach L.A., auf den Sunset Boulevard. Wir setzen uns an meinen Bildgenerator und tun so, als ob jemand käme, der uns mitnehme. Frühstücken, einfach nur um dir näher zu sein und um wieder in diese wunderbaren Ostertage einzutauchen. Letztes Jahr. Viele Männer um mich herum, gut fürs Sprachtraining. Aber was will ich denn mit all diesen Männern? Ich will doch nur dich. Ruf mich bitte gleich an, wenn du nach Hause kommst. Ich würde gern deine Stimme hören. Erstens, bitte erklären Sie mir, was ist ein Bildgenerator? Zweitens, wie soll das funktionieren, dass da jemand käme, der uns mitnehme? Drittens, ich will nicht nach Indien. Viertens, wenn überhaupt, dann lieber nach Los Angeles. Dass durch alle Adern läuft, wenn mein Finger unversehens den ihrigen berührt, wenn unsere Füße sich unter dem Tische begegnen. Ich bin mal wieder unterwegs. Hinterlassen Sie mir doch bitte eine Nachricht. Natürlich hinterlasse ich Ihnen eine Nachricht. Und wenn Sie sich noch 3 Jahre hinter Ihrem Anrufbeantworter verstecken. Ich stehe im ICE Berlin-Frankfurt. Wir nähern uns der Tunnelstrecke. Könnte sein, dass wir im Tunnel getrennt werden. Also gut, Sie wollten wissen, was ein Bildgenerator ist. Im Grunde genommen nichts anderes als ein hochauflösender Computerbildschirm mit integriertem CD-ROM-Laufwerk, VHS, Laserdisc und Beta-SP-Zuspieler. Natürlich gehört noch eine hohe Rechnerkapazität dazu. Mit diesem Gerät kann ich alle Bilder, alle Töne digitalisieren. Atome umwandeln in Bits. Hätten Sie Lust zuzusehen, wie Sie das Talkshow-Studio, in dem ich Sie neulich aufgezeichnet habe, verlassen, um über den Sunset Boulevard zu schlendern? Einkaufen zu gehen in Ralph's Supermarket? Irgendjemand könnte da auf Sie zukommen. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Versuchen Sie es später nochmal. The person you are calling is not available at the moment. Please try again later. Aber es ist mit allen Filmen, mit denen wir uns hier in dem Seminar beschäftigen. Die spielen an einem Ort, an dem sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse verdrängt sind von Erotomanie. Und das beeinflusst dann natürlich auch sehr stark das Geschehen. Und auch in anderen Filmen, wie zum Beispiel Body of Evidence, Verhängnis, Bitter Moon, da sehen wir auch, männlicher sexueller Obsession geht eine strukturelle Bedingung voraus, nämlich dass die Ehefrauen dazu verdammt sind, zärtlich leise Betreuungsinstanzen zu sein. Mann, das ist doch immer die gleiche Konstruktion. Die armen Männer als Opfer des ehelichen Arrangements. Offen gestanden, ich finde das zum Kotzen. Ja, kotzen Sie sich nur aus, ich bitte Sie drum. Aber Sie können ja das eine tun, ohne das andere lassen zu müssen. Sie können ja kotzen, dabei gleichzeitig lernen, wie diese dramatischen Strukturen gebaut sind. Sehen Sie die Art und Weise, wie sie sich da in den Sessel setzt. Das ist natürlich schon ein erster Schritt zur Verführung. Eine Nymphe, ja, eine nordkalifornische Nymphe, das kann man so sagen. Sharon Stone. Would you tell us the nature of your relationship with Mr. Boz? I had sex with him for about a year and a half. I liked having sex with him. He wasn't afraid of experimenting. Diese Trennung auf Probe, aber ich bin viel stärker mit dir verbunden, als ich das zuletzt in Berlin dachte. Ich laufe durch die Straßen von Manhattan und bin in Gedanken immer nur bei dir in Berlin. Manchmal befinde ich mich abends in mondäner Gesellschaft und fühle mich darin allein ohne dich. Ich wünsche mir sehnlichst, dass wir wieder zusammenkommen. Bitte vergiss den ganzen Unsinn, den ich geredet habe. Bitte vergiss diese ganze Trennung. Ich liebe dich. Ah, the people you meet 4 o'clock in the morning shopping at Ralph's. Ich muss zugeben, ihre Verführungen sind sehr betörend eingefädelt. Nur, ich will nicht. Los Angeles erinnert mich an eine Geschichte, die ich vergessen musste. Ich hab's mir überlegt, ich will da nicht hin. Sorry, wrong number. Ich krieg dich. Wart's nur ab. Ludwig der Heilige litt darunter, nicht die Gabe der Tränen erhalten zu haben. Als er aber doch einmal Tränen über sein Antlitz strömen fühlte, schienen sie ihm so köstlich und so sanft, nicht nur im Herzen, sondern auch im Munde. Beatrice Rappaccini ist mit Ruby Tuesday verabredet im Intershop. Please leave your message now. Sie sollen doch gar nicht wirklich nach Los Angeles. Es ist doch alles nur ein Spiel. Ach, wenn doch jemand käme und mich mitnehme. Wir gehen rein virtuell auf den Sunset Boulevard. Ich habe Videoaufnahmen von Ralph's, die ich letztes Jahr dort gemacht habe. Ich liebe Supermärkte, die 24 Stunden am Tag geöffnet sind. Wir könnten eine Flasche Veuve Clicquot dazu trinken. Frankfurt-Oder. Am deutsch-polnischen Autobahngrenzübergang der Stadt ist ein Kokainschmuggel geplatzt, weil es ein Kolumbianer vor Kälte und vermutlich auch aus Sauerstoffmangel nicht mehr in einem Bananentransporter aushielt. Wie das Zollfahndungsamt mitteilte, beschlagnahmte man in dem Sattelschlepper 12 Kilogramm Kokain. Alles Banane. Das Wetter. In Berlin und Brandenburg ist es unterschiedlich bewölkt, bei Temperaturen in Berlin 26, Neuruppin und Cottbus 24, Angermünde 27 und Frankfurt-Oder 25 Grad. In Berlin werden trotz Bewölkung erhöhte Ozonwerte gemessen. Die Aussichten. Morgen wieder sonnig und trocken. Höchsttemperaturen um 34 Grad. Achtung! Mit Ausnahme der westlichen Landesteile besteht in Brandenburg sowie in Berlin weiterhin höchste Waldbrandgefahr. 17 Uhr und 5 Minuten. Radio D1 mit Beatrice Rabaccini. Wenn Sie morgen in Berlin in die Sonne gehen, dann sollten Sie sich die Bräunungszeiten nehmen. Über Mittag für den Hauttyp 1 28 bis 33 Minuten, dann setzt die Hautrötung ein. Hauttyp 2 kann 35 bis 41 Minuten in der Sonne bleiben. Hauttyp 3 49 bis 58 Minuten. So viel für heute, hier kommt YouTube. Ich setze jetzt meine Sonnenbrille auf und besteige mein Fluchtauto. Bis morgen. Ich guck mal nach, ob ich finde, wonach ich schon so lange suche. Ciao, Bella. Wenn du den Hauptausgang nimmst, findest du, was du suchst. Entschuldigen Sie, dass ich gegen unsere Vereinbarung verstoße. Ich bin Robert Wagner. Ich würde Sie gern zum Essen einladen. Ach, wenn doch jemand käme und mich mitnehme? Das Essen war wunderbar. Aber die Geschichte, die Sie mir da erzählt haben, ich habe sie einfach nicht verstanden. Schade. Ich bin manchmal etwas schwer von Begriff. Vielleicht kann man es nicht erzählen. Vielleicht müssen Sie mitkommen ins Studio und es sich ansehen. Schließlich ist es eine Geschichte aus Bildern und Tönen. Sie müssen es sehen und Sie müssen es hören. Aber was? Ich verstehe es immer noch nicht. Ja, eigentlich ist es nichts anderes als AWDJ-KUMM. Mit der Truhe des Herrn Silesius als Nebenhandlung. Ich habe Sie digitalisiert. Wie bitte? Ich habe mich digitalisiert. Ich habe die Schauplätze unseres Spiels digitalisiert. Es gibt also zwei Hauptfiguren. Die eine heißt Beatrice Rappaccini, die andere heißt Robert Wagner. Verstehen Sie jetzt? Nein. Der Film handelt von Ihnen und von mir. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich will nichts zu tun haben mit Ihnen. Ich habe alles, was ich brauche. Ein Flirt am Telefon, okay, aber mehr nicht. Seien Sie doch nicht so verdammt abweisend. Kommen Sie. Wir fahren ins Studio. Ich zeige Ihnen das blaue Zimmer. Es ist nur ein Spiel. Spiel ein paar von den alten Liedern, Sam. Ja, ma'am. Spiel ein paar von den alten Liedern, Sam. Ja, ma'am. Spiel ein paar von den alten Liedern, Sam. Was haben Sie mit Ingrid Bergmanns Stimme gemacht? Spiel ein paar von den alten Liedern, Sam. Was haben Sie mit meiner Stimme gemacht? Spiel ein paar von den alten Liedern, Sam. Ja. Ich habe Ihre Stimme in die von Ilsa Lund eingescannt. Hören Sie gut hin. Die Mischung baut sich langsam auf. Wo ist Rick? Ich weiß nicht. Ich habe den ganzen Abend nicht gesehen. Weißt du, wann er zurückkommt? Heute Abend. Wahnsinn. Das stimmt nicht. Das beste Mischungsverhältnis habe ich bei 60 zu 40 erzielt. Geht er immer so früh nach Hause? Nein, nie mehr. 60% von Ihrer Stimme? Hat ein Mädchen im blauen Papagei. Da geht er 40% von der Stimme der Synchronsprecherin von Ingrid Bergmann. Früher hast du viel besser gelogen, Sam. Lassen Sie ihn bitte in Ruhe, Miss Ilsa. Sie bringen ihm Unglück. Spiel es einmal, Sam. Zur Erinnerung an damals. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Miss Ilse. Spiel es, Sam. Spiel. As time goes by. Das kann ich gar nicht mehr, Miss Ilse. Schon ein bisschen eingerostet. Ich summe es dir vor. Da da da da da da da da da da da da. Was passiert jetzt mit dem Gesicht? Das kommt hier in der Großaufnahme am besten raus. Sing es, Sam. Der Bildmischer fährt in Ingrid Bergmanns Gesicht genau 46% von ihrem Beatrice Rappaccini-Gesicht ein. So entsteht die komponierte Identifikationseinstellung. 54 Bergmann, 46 Rappaccini. Das sieht aus wie Hexerei. Wie ein Phantombild. Das ist kein Phantom, keine schwarze Magie. Das ist digitaler Realismus. Jeder wird zum Star seiner Wahl. Das ist der Film, den ich mit Ihnen spielen soll? Das ist das Spiel, das Sie mit mir spielen sollen. We are Stardust, we are gold. Da kommt Rick. Ja, da kommt Humphrey Bogart mit meinem Gesicht, sehen Sie? Ich hab dir doch gesagt, du sollst das nie wieder spielen. Sie haben nach Rick gefragt und hier ist er. Mademoiselle, darf ich bekannt machen? Das ist... Hallo, Ilse. Hallo, Rick. Ich drück mal den schnellen Vorlauf. Stargame. Das ist die Reise der Mitspieler als auktoriale Akteure durch alle digital abgespeicherten Bild- und Tongeschichten der Welt. Das ist Piraterie. Aber wieso denn? Das hier ist ein reines Demoband. Sie werden mir helfen, die Dramaturgie weiterzuentwickeln. Wenn es uns gelingt, das Spiel so zu gestalten, wie es mir vorschwebt... Dann kann man jeder beliebige andere werden? Kommt nur darauf an, welche Kassette der Kunde kauft. Das Bogart-Spiel oder irgendein anderes. Wer bist du wirklich und was warst du vorher? Was hast du getan und was hast du gedacht? Wir haben doch ausgemacht, keine Fragen. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Ich sehe dir in die Augen, Kleines? Die Liebe ist das, was du siehst, hat Carlos Drummond Andrade mal gesagt. Wer ist das? Brasilianischer Lyriker. Sie werden ihn nicht kennen. Eine Koinzidenz, an der James Joyce eine Freude gehabt hätte. Wieso? In The Big Sleep gibt es eine Szene zwischen Bogart und Lauren Bacall, in der sie sagt, ich dachte schon, Sie arbeiten im Bett wie Marcel Proust. Bogart antwortet, wer ist das denn? Bacall, ein französischer Schriftsteller, Sie werden ihn nicht kennen. Sehr schön. Heute küsst man, morgen küsst man nicht. Übermorgen ist Sonntag und am Montag weiß niemand, was sein wird. Bring dich nicht um, Carlos. Die Liebe ist das, was du siehst. Die Zitate, die Sie in Ihrem Intershop zwischen die Songs gestellt haben, in der Spätausgabe, die haben mir immer verdammt gut gefallen. Danke. Ich würde Sie gern bitten, ein Drehbuch mit mir zu schreiben. Casablanca 2. Rick und Ilsa kriegen sich nach dem Krieg in Ricks New Café American auf der 42. Straße. Das kann ich nicht. Wir haben ein paar Vorlagen. Obsession von Lionel White als Paperback. Casablanca auf VHS in der Originalfassung. Pierrot Le Fou als Laserdisc in der deutschen Fassung. Ich habe noch nie ein Drehbuch geschrieben. Wir schreiben es zusammen. Der Anfang steht schon. Etwa so. Beatrice Rappaccini brauchte Zeit, sich in Robert Wagner zu verlieben. Sie saßen 2 Wochen im blauen Zimmer seines Studios und schrieben das Treatment zu Stargame 1. Everybody falls in love at Rick's New Café. Schreiben Sie. Bitte schreiben Sie. Bea verliebte sich in Bob, als sie zusammen im offenen Cabrio die Champs-Élysées hinunterfuhren, wie Rick und Ilse. Sie schrieb jede Zeile, die Robert ihr diktierte, mit Goldstaub auf den Bildschirm. Wenn ihr die Hände wehtaten, setzte Bob sich an die Tastatur und Beatrice diktierte. Ich werde 2 Wochen mit dir hier bleiben und mit dir diese Geschichte schreiben, sagte sie. Und wenn ich dich dann wirklich lieben sollte, will ich mit dir nach Paris, nach Manhattan, auf den Sunset Boulevard. Dann werde ich Raoul verlassen. Raoul wird mich suchen, wenn du mich hier 2 Wochen festhältst. Wer ist Raoul? Raoul heißt Joachim. Ich habe dich belogen. Ich lebe mit einem Mann zusammen. Joachim. Wirst du ihn verlassen? So wie ich Brigitte verlassen werde? We are Stardust. Wir schreiben einen Film über das letzte romantische Liebespaar. Ferdinand und Marianne. Ich Belmondo, du Anna Karina. Unsere Geschichte beginnt in Paris. In Ferdinand Belmondos Wohnzimmer. Du bist der Babysitter Marianne Karina. Du bist auf dem Sofa eingeschlafen. Man hört dazu aus dem Off die Stimme von Pierrot Le Fou. Nächstes Kapitel. Verzweiflung. Erinnerung und Freiheit. Verbitterung. Hoffnung. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Marianne Renoir. Kapitel 8. Eine Ewigkeit in der Hölle. Kapitel 8. Wir zogen durch Frankreich. Geistererscheinung. Eine Fata Morgana. Ich habe das Café gesehen, in dem Van Gogh sich eines Abends das Ohr abgeschnitten hat. Sieh mal da, Pierrot, in Ford Galaxie. Ich heiße Ferdinand. Ein 62er Modell ist das. Ob der uns nicht mitnehmen könnte? Ich will erst noch zu Ende lesen. Nachdem sie etliche hundert Kilometer gefahren waren, weitete sich das Land und es kam die Wüste Bayorda in Sicht, die sie durchqueren mussten, bevor sie Khartoum erreichten. Uff, stünden die Nickelfüße, hier ist ja überhaupt kein Schatten und sie wagten sich nur widerwillig in den heißen Wüstensand hinein. Wenn du dich jetzt nicht dazu aufraffen kannst, mach ich's. Also gut, dann mal auf in den Kampf. Gehen wir. Es war schön, Ingrid Bergmann zu sein. Es war schön, Anna Karina zu sein. Unsere Erinnerung kann uns niemand nehmen. Woran wirst du dich erinnern, wenn du an mich zurückdenkst? An deine Stimme im Radio, an deinen Anblick auf dem Bildschirm meines Fernsehapparats, in dieser dämlichen Talkshow, bei der ich nur dich gesehen habe. Dich, dich, dich. An die drei Tage im blauen Zimmer. An die letzte Nacht. Und an diesen Augenblick jetzt. In dieser Sekunde. In der Sonne. Im Sand. Du bist gekommen und hast mich mitgenommen. Ich werde mich an deine Stimme auf meinem Anrufbeantworter erinnern. An dieses Strahlen auf deinem Gesicht. Um deinen ganzen Körper herum, als du das erste Mal auf mich zugekommen bist. Auf dem Parkplatz vor dem Funkhaus. An das blaue Zimmer und den Goldstaub, an die letzte Nacht. Kapitel 8. Eine Ewigkeit in der Hölle. Die Liebe muss neu entdeckt werden. Das wirkliche Leben ist woanders. Kapitel 8. Wenn du es genau wissen willst, wir sind damals nur noch bis zum späten Nachmittag an der Ostsee geblieben. Ich habe Beatrice nach Hause gebracht, in ihre Wohnung in Friedenau. Joachim stieg gerade in ein Polizeifahrzeug, als wir kamen. Er hatte eine Suchanzeige nach seiner vermissten Freundin aufgegeben. Er war mir durchaus sympathisch. Als ich zu mir nach Hause kam, lag ein Telegramm aus New York hinter der Tür. Ankomme Montagabend, letzte Maschine, Tegel, 22.55 Uhr, Brigitte. Mir blieb gerade noch Zeit, in die Badewanne zu gehen und ein paar Notizen auf die Festplatte zu schreiben, unter dem Codewort Ahrenshoop. Oh, Carlos, bring dich ja nicht um. Die Liebe ist das, was du siehst. Mit diesem Satz habe ich mich über die nächsten Tage gerettet. Der Entzug ging bis in die letzten und verborgensten Winkel meines Körpers. Jede einzelne Faser meines Fleisches und meiner Seele schrie nach Beatrice. Brigitte hat nichts davon gemerkt. Als endlich die Sommerferien begannen, bin ich 3 Wochen mit ihr nach Ahrenshoop gefahren. In das gleiche Hotel, in dem ich die Nacht mit Beatrice verbracht hatte. Kapitel 9. Oder The People You Meet 4 O'Clock in the Morning at Ralph's. Ich hatte fast ein halbes Jahr gebraucht, die Tage mit Robert zu vergessen. Da machte Joachim den Vorschlag, über Weihnachten und Neujahr nach Kalifornien zu fahren. Wir wohnten im Hollywood Roosevelt Hotel. Im Foyer fiel mein Blick jeden Tag auf die in einer Glasvitrine ausgestellte alte Kamera, mit der vom Winde verweht gedreht worden war. Nach einer Party in Irvine, bei der es sehr spät geworden war, gingen wir morgens früh um 4 in Ralphs Supermarkt, um Alka-Seltzer, Zitronen und Mineralwasser zu kaufen. Robert schob mit Brigitte einen großen Einkaufstrolley durch den Laden. Er spielte eine perfekte Szene, behauptete, mich in der Talkshow in Studio 3 kennengelernt zu haben. Silvester fuhren wir zusammen nach Mexiko. Am 15. Januar waren wir wieder in Berlin. Auf dem Flughafen Tegel wusste keiner, wie es weitergehen würde. Die Liebe ist das, was du siehst, sagte Robert. Heute küsst man, morgen küsst man nicht, sagte Joachim. Bring dich nicht um, Kalosch, sagte Brigitte. Ich sagte nichts. Als ich auf die Toilette ging und in den Spiegel sah, erblickte ich nicht mein Gesicht, sondern das von Ingrid Bergmann. I'll be your baby tonight, Kapitel 13. Ich würde gern mit dir in den großen Traumraum gehen, ewig dort bleiben. Ich würde gern mit dir nach Südfrankreich gehen, barfuß durch den Goldstaub. Ich ziehe meinen blauen Frack an und die gelbe Weste. Lasst mich hier unten im Süden, hat Bob Dylan mal gesagt. Hier gibt es auch eine Front zu verteidigen. Ach, wenn er doch käme und uns mitnähme. In einem Ford Galaxy mit 12 Lautsprechern. Hey, where are you going? Nice, Marseille, Cassis. Can I get on in? Das war's. Ende. Il Dolce Assalto. Der Liebesangriff. Hörspiel von Alfred Behrens. Beatrice Rappaccini, Christa Posch. Robert Wagner, Gerd Warmeling. Talkshow-Moderation, Juliane Bartel. Nachrichtensprecher, Joachim Pukas. Brigitte Wagner, Dorothea Gehrig. Regie, Alfred Behrens. Bring that bottle over here.